Kapitel 3. 6. Juni. Ich habe ihn über eine Kontaktanzeige kennengelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Er sah fantastisch aus. Konstanze unterbricht ihre Freundin. Ich weiß, groß, dunkle, melancholische Augen, schwarze Haare, sportlich, elegant. Woher weißt du das? Alice, so sehen deine Männer immer aus. Entschuldige die Unterbrechung. Erzähle weiter. Was ist passiert? Endlich wurde ich geliebt. Wir trafen uns regelmäßig. Alice macht eine kleine Pause. Naja, mit regelmäßig meine ich, dass wir uns an zwei Wochenenden im Monat sahen. Manchmal kam er auch während der Woche zu mir. Wir machten alles gemeinsam. In seiner Nähe fühlte ich mich wohl. Er rief mich jeden Tag an. Ich dachte immer an ihn, auch bei der Arbeit. Ich gab ihm einen Wohnungsschlüssel. Wenn er freitags vor mir zu Hause war, überraschte er mich mit einem gedeckten Tisch. Immer standen frische Blumen auf dem Tisch. Er wusste, wie man eine Frau verwöhnt. Richard Tauber blickt misstrauisch. Die Geschichte gefällt ihm nicht. Alice, Sie sprechen von Ihrem Geliebten in der Vergangenheit. Alice redet weiter. Wir hatten Pläne. Heiratspläne. Wir wollten eine Wohnung kaufen. Dafür gab ich ihm 30.000 Euro. Richard Tauber lässt nicht locker. Er wiederholt seine Frage. Alice, Sie sprechen von Ihrem Geliebten in der Vergangenheit. Er ist weg, nicht wahr? Seit 6 Wochen. Alice beginnt zu schluchzen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er hat keine persönlichen Gegenstände in der Wohnung gelassen. Nicht einmal die Zahnbürste. Auf dem Handy ist er nicht zu erreichen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Er ist wie vom Erdboden verschwunden. Es gibt keine einzige Spur von ihm. Ich bin wieder allein. Das gibt es doch nicht, sagt Konstanze verwundert. Wie heißt er? Wo wohnte er, wenn er nicht in Berlin war? Welche Freunde hat er? Was macht er beruflich? Hat er dir nie Fotos aus seiner Jugend gezeigt? Konstanze kann einfach nicht glauben, dass Alice nicht einmal die Adresse von ihrem Freund kennt. Langsam, langsam, Konstanze. Lass Alice erst einmal Luft holen. Du bringst sie ganz durcheinander. Alice sieht Patrick dankbar an. Ich weiß, das ergibt alles keinen Sinn. Warum habe ich ihm diese Fragen nicht gestellt? Ich dachte, wir hätten viel Zeit. Ich war so verliebt. Vielleicht wollte ich mir keine Gedanken machen. Jetzt wird mir natürlich einiges klar. Seinen Namen kennst du aber? Fragt Patrick. Sicher. Er heißt Paul Ehrlich. Was für ein Name. Paul Lüge passt besser zu ihm. Ehrlich ist bestimmt nicht sein richtiger Name. Einen Ausweis von ihm habe ich nie gesehen. Ich weiß gar nichts mehr. Diese Enttäuschung. Was soll ich machen? Hilflos blickt sie ihre Freunde an. Es tut mir leid, was Ihnen passiert ist, sagt Richard Tauber. Sie sind das Opfer eines Betrügers geworden. Solche Leute wissen genau, wo und wie sie ihre Opfer finden. Opfer wie Sie, die viel arbeiten und allein sind. Patrick und ich werden alles tun, um den Betrüger zu fassen. Ja, das verspreche ich dir, sagt Patrick. Er blättert in seinem Terminkalender. Lass uns Anfang nächster Woche darüber reden. Montag, 15 Uhr, in meinem Büro? Alice nickt zustimmend. Es ist dunkel, als Alice und Richard die Wohnung in der Lindenstraße verlassen.